Hören Sie nun die Nachrichten für die Generation Pisa. Hallo Party Deutschland! Onkel Fisch machen euch die Ballermann-Nana-Nachrichten! Ballermann-Nana-Nachrichten! Die Welt erwartet Olympia. Korruption und Schwulenhass sind auch schon da. Unbezahlt blieben 100.000 Arbeiter. Und die Umweltschützer sehen ein Desaster. Das ist die große, bunte Putin-Show, die alles farbig unterjocht. Die Macht sogar den grauen Himmel blau. Wer widerspricht, wird eingelocht. Finanzwelt! Die Queen braucht Geld vom englischen Staat. Bitte, Baby, mach dir nie mehr Sorgen um Cash. Und das deutsche Volk wenig Bier getrunken hat. Gib uns nicht die Schuld. Prost! Die Bundeswehr! Die Bundeswehr! Beklagt sich sehr! Beklagt sich sehr! Spaß einfach. SWR 3.